Nave mi, vaxtu mi, iştahı bu, iştahı bu namı, ma şaşayı kevi, ve usara ahdar nesil unu, el li Kurdistan'ı çevu mi, babi mi, ucami Kurdistan'ı ne, u Kurdistan'ı kebari, işareti vaxtu, an bin, am 1990, in Türkei, Kurdistan macht nicht geboren und meine Eltern kommen aus Türkei Kurdistan, das liegt in Türkei Kurdistan. Türkisch, Kurdisch, Deutsch, bisschen Englisch. Besonders, besonders wichtig in meinem Leben ist, ich möchte nach Kurdistan zurückgehen. Gedicht über Heimat. Heimat, Freund, Tier, Land, Opa, Onkel, Dorf, Tante, Köhe, Cousine, Schule, Kurdistan. Memleket, Şehir, Dedem, Köy, Tante, Köhe, Cousin, Onkel, Kurdistan. Im fremden Land zu leben und von den Menschen, von seinen, zum Beispiel seine Mutter zu vermissen und sowas. Kenar olayım, saçındaki taka olayım.